Erster Gott sprach zu Jeremia. Er sprach über eine große Dürre. Zweiter, die Menschen in Juda sind traurig. Sie sitzen auf dem Boden. Sie weinen laut. Jerusalem ist sehr traurig. Dritter, wichtige Leute schicken Diener. Sie sollen Wasser holen. Die Diener finden kein Wasser. Sie kommen mit leeren Krügen zurück. Sie sind traurig und schämen sich. Sie bedecken ihre Köpfe. Vierter, der Boden ist trocken und hart. Es hat nicht geregnet. Die Bauern sind sehr traurig. Sie bedecken ihre Köpfe. Fünfter, die Hirschkuh bekommt ein Junges. Sie lässt es dann allein. Es gibt kein grünes Gras. Das Junge kann nicht leben. Sechster, die Wildesel stehen auf den Bergen. Sie atmen schwer. Ihre Augen sind müde. Es gibt kein Gras für sie. Siebter, unsere schlechten Taten zeigen unsere Schuld. Gott, hilf uns bitte. Wir haben oft gesündigt. Wir waren schlecht zu dir. Achter Gott, du bist Israels Hoffnung. Du hilfst in Not. Warum bist du wie ein Fremder? Warum bist du wie ein Reisender, der nur kurz bleibt? Neunter, warum bist du wie ein Mann, der nicht helfen kann? Du bist doch bei uns, Gott. Wir gehören zu dir. Bitte verlass uns nicht. Zehnter, Gott sagt über dieses Volk, sie gingen oft eigene Wege. Sie hörten nicht auf mich. Gott war nicht froh über sie. Jetzt denkt er an ihre Schuld. Er wird ihre Sünden bestrafen. Elfter, dann sprach Gott zu mir, du sollst nicht für dieses Volk beten. Bete nicht, dass es ihnen gut geht. Zwölfter, wenn sie fasten, höre ich nicht zu. Wenn sie Opfer bringen, mag ich das nicht. Ich werde sie töten. Mit Krieg, Hunger und Krankheit. Dreizehnter, ich sagte, ach, Herr Gott. Die Propheten sagen dem Volk, ihr werdet keinen Krieg sehen. Ihr werdet keinen Hunger haben. Ich gebe euch immer Frieden an diesem Ort. Vierzehnter, Gott aber sprach zu mir, die Propheten lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht geschickt. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen. Sie erzählen euch Lügen. Sie erfinden ihre Worte selbst. Rasse 15. Darum sagt Gott, diese Propheten lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht geschickt. Sie sagen, es wird keinen Krieg geben. Es wird keinen Hunger geben. Aber diese Propheten werden sterben. Sie sterben durch Krieg und Hunger. 16. Die Menschen, denen sie lügen, werden sterben. Sie sterben in Jerusalems Straßen. Sie sterben durch Hunger und Krieg. Niemand wird sie begraben. Ihre Frauen, Söhne und Töchter sterben auch. Ich werde ihre Bosheit über sie bringen. 17. Du sollst ihnen sagen, meine Augen weinen Tag und Nacht. Sie hören nicht auf zu weinen. Mein Volk ist sehr verletzt. Es ist wie eine junge Frau, die schlimm geschlagen wurde. Sie kann nicht mehr gesund werden. 18. Gehe ich aufs Feld, sehe ich Tote. Sie wurden im Krieg getötet. Gehe ich in die Stadt, sehe ich Hunger. Propheten und Priester gehen in ein fremdes Land. Sie kennen dieses Land nicht. 19. Hast du Juda ganz verlassen? Bist du müde von Zion? Warum hast du uns geschlagen? Wir können nicht mehr gesund werden. Wir warten auf Hilfe, aber es kommt nichts Gutes. Wir warten auf Heilung, aber es kommt nur Angst. 20. Gott, wir wissen, dass wir falsch waren. Wir wissen, dass unsere Väter falsch waren. Wir haben gegen dich gesündigt. 21. Gott, verlass uns nicht. Dein Name ist wichtig. Dein Thron ist wichtig. Denk an deinen Bund mit uns. Brich deinen Bund nicht. 22. Können Götzen Regen geben? Kann der Himmel selbst Regen machen? Nein, nur du, Gott, kannst das. Du bist unser Gott. Wir warten auf dich. Du hast alles gemacht.